Oh, und kompresst. Und kommt. Oh, guck mal hier. Ey, wie geil ist das denn? Ach du meine Güte. Live und in Farbe. Und das Internet hört auch schon zu. Hallo Internets. Genau, hallo Internets. Ich habe zwar jetzt noch nirgends getwittert oder sonst irgendwie was, weil ich auch jetzt gar kein Gerät dazu habe. Hier ist nämlich nichts eingestellt. Normalerweise habe ich noch einen Laptop dabei. Aber ist halt so. Mein Gott. Du bist ja schlecht vorbereitet. Ja, ich bin immer sehr schlecht vorbereitet. Wie immer. So, ist das jetzt hier am Rekorden auch schon? Da. Ja, das rekordet, aber warum macht denn das ab und zu hier die Rekordpause? Ah, weil es einen Low-Cut hat. Naja, macht ja nichts, das ist doch super. Gut, lass uns das einfach mal rekorden. So, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Schon was zu trinken, genau. Und dann kann ich mal gleich mal den Großen hier loslegen. Was ist noch eingekloppt heute? Genau. Also legen wir mal los. So, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu PeteCast. Das ist, glaube ich, jetzt die Folge 0007. Heute ist der 19. April 2014. Ich befinde mich heute live auf dem Easter Hack in Stuttgart im Checkspace und bin heute ganz spontan und nicht alleine mit einem netten Studiogast hier. Und ich würde sagen, du stellst dich am besten mal vor, sagst mal, wie du aussiehst, wie du heißt, wie du riechst und woher du kommst. Genau, hallo, ich bin der Michael, @musevg ist mein Twitter-Nick. Ich bin 2 Kilo groß, nein, jetzt geht schon wieder los mit dem Erwin Lindemann, genau. Lottogewinner. Ich bin 2 Meter groß, wiege viel zu viele Kilos, bin 44 Jahre alt, habe eine Glatze, sehe ungefähr so aus wie ein durchschnittlicher Disco-Türsteher. Okay, also eher furchteinregend bist du aber gar nicht, bist doch ein nettes Wesen. Ja, genau, so mehr so der Kuschelbär, ne? Genau, was machst du eigentlich, wenn du jetzt hier nicht im Checkspace bist oder zum Easter Hack? Dinge, die mit Dingen zu tun haben. Genau, aktuell verbringe ich sehr viel Zeit damit, ein Barcamp vorzubereiten zum Thema Prism, das Prism Camp. Das Prism Camp. Ich denke, das ist auch heute das Thema, über das wir reden möchten. Mhm. Prism Camp. Du bist also in der Thematik relativ tief drin, dann nehme ich mal an. Ja, schon ein bisschen. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Prism Camp. Wie kam das Ganze? Warum jetzt das Prism Camp? Es gab ja bestimmt eine gute Vorgeschichte oder eine gute Vorlage, warum du jetzt sowas machen möchtest und warum sagst, okay, jetzt ist es dafür notwendig, ein Prism Camp zu halten. Ich bin schon seit mehreren Jahren auf Barcamps aktiv, halte dort regelmäßig Vorträge zu allen möglichen Themen, unter anderem im vorletzten Jahr und im letzten Jahr auch zu IT-Security-Themen. Und dann kam eben die Snowden-Sache ans Licht und seitdem halte ich Vorträge zum Thema Prism, Überwachung etc. Und letztes Jahr Barcamp Stuttgart habe ich an 3 Tagen insgesamt 5 Vorträge gehalten oder Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema Überwachung, zum Thema was wir tun können, warum die Politik nichts tut etc. Und am Ende der Diskussionsrunden kam eigentlich immer raus, das ist ja gar kein technisches Thema, worüber wir hier sprechen, das ist ja eigentlich ein politisches Thema und deswegen kriegen wir das auch technisch nicht gelöst, sondern wir müssen es politisch lösen. Mir persönlich fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie das politisch gelöst werden kann, vor allen Dingen mit dieser Regierung, die, Raute und sonst nix. Und irgendwann dachte ich, komm, wir machen doch mal, schieben wir das Thema doch mal an, ein ganzes Barcamp 2 Tage lang nur zu dem Thema und zwar zu Politik, Technik und Gesellschaft und alles, was sonst noch so dranhängt, mit Kultur, mit Wirtschaft etc., nur zum Thema Überwachung. Okay, das heißt, du bist so ein klassischer Nerd. Würdest du dich als Nerd oder Hacker bezeichnen? Oder aus welcher Schiene kommst du, wo du sagst, okay, du möchtest dieses Thema von der und der Seite anleuchten? Du hast jetzt gerade gesagt, du möchtest das Ganze gesamteinheitlich betrachten, aber aus welcher Richtung treibt dich das Ganze? Also ich bin eigentlich ITler, verdiene mein Brötchen in der IT. Bin Hacker, sowohl IT-Security als auch was den kreativen Umgang mit Dingen angeht. Ja, also ich komme eher aus der technischen Schiene. Okay. Ich sehe aber, dass wir dieses Gesellschaftsding, das Gesellschaftsthema, also wie kriegen wir Menschen dazu, unsere Familien, unsere Eltern, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, wie kriegen wir die dazu, mehr Risiko-Awareness oder mehr Gefühl dafür zu bekommen, was da tatsächlich um uns drumherum passiert? Und wie kriegen wir dieses, ich habe doch nichts zu verbergen, aus den Köpfen der Leuten raus? Das Technische kann ich ganz gut, da können aber andere Leute das wahrscheinlich noch besser als ich. Politisch, wie gesagt, fehlt mir jede Fantasie oder vielleicht auch jede, da bin ich vielleicht auch ein wenig resigniert. Aber da gibt es andere Leute, die das machen und die da auch noch Hoffnung haben. Mich interessiert vor allen Dingen dieses Gesellschaftliche. Wie klären wir auf? Wie ändern wir die Leute? Wie können wir aufzeigen, dass ich habe nichts zu verbergen, völlig falsch ist? Das ist absolut korrekt. Vielleicht kannst du mal aus deiner Brille heraus mal so ein bisschen den Verlauf erklären, wie das Ganze mit dem Prism passiert ist, was dich dazu bewegt hat, was für Evolutionsstufen du jetzt durchgemacht hast, weil du sagst, du hast jetzt viele Vorträge gehalten, bis hin zu dieser Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt dazu ein Barcamp. Also vielleicht viele Leute können jetzt mit dem Prism-Begriff vielleicht nicht allzu viel anfangen. Vielleicht brauchen wir noch eine ganz kurze Einführung oder gehen wir mal 3 Schritte zurück in der Historie und erzähl mal, wie du zu der ganzen Sache selbst gekommen bist, wie du damit berührt worden bist. Wenn ich mich recht erinnere, saß ich auf einer Grillparty von einer Freundin, als ich zum allerersten Mal da gesehen habe, oh, da gab's was, guck mal hier, ein Update bei Spiegel, da gibt's einen Whistleblower, der ganz viele Dinge über NSA-Geheimdienst und so veröffentlicht hat. Ich dachte erstmal, ja, wir wissen doch eh, dass wir überwacht werden und dass da Leute Dinge mitschneiden und müssen wir uns halt ja entsprechend verhalten und da passiert schon nichts. Und dann kam aber immer mehr raus, immer mehr, die Themen sind immer bedrohlicher geworden, der Umfang ist immer wahnsinniger, wahnwitziger geworden, schlimmer als ich das mit der etwas abgebrühten Haltung vorher auch nur ahnen konnte. Und also zu Prism, diesem ursprünglichen, das allererste Thema, was damals aufgekommen ist oder veröffentlicht wurde, dieser Zugriff der Geheimdienste auf Benutzerdaten von Facebook, Google Mail, Yahoo und AOL und Microsoft, Hotmail, bla bla bla, kamen ja dann nach und nach viel mehr und viel tiefgreifendere und viel umfassendere Grundrechtseinschnitte und Grundrechtsverletzungen und Überwachungssachen nach und nach ans Licht. Prism war eben das Erste, was aufgekommen ist, und Prism ist deswegen bei den allermeisten Leuten noch ein Begriff. Prism Camp nennen wir unser Barcamp, weil es eben einen guten Markenkern hat. Ja klar, der Begriff ist halt markant. Genau. Was war für dich so die Melde, wo du gesagt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt müssen wir eindeutig dagegen steuern? Das kam eigentlich aus der Historie heraus, aus den ganzen Barcamps, aus den Feedbacks, die ich bekommen habe. Aber die Meldung, die mich am allermeisten schockiert hat, war die mit Bull Run. Erzähl mal, Bull Run. Bull Run ist das Thema, das was mich an dem Thema so besonders interessiert oder so besonders berührt hat, Bull Run und Manassas heißen die Programme bei den Amerikanern. Das ist das Thema mit Schwächung von Verschlüsselungsmechanismen. Ja, also dass sie praktisch interferieren oder mit einspielen, dass Software nicht so gut verschlüsselt wird oder mit voraussehbaren Berechnungen irgendwie genau infiziert also, wird. Also zum einen das Thema Schwächung von, das ist tatsächlich, da geht es technisch um Schwächung von Verschlüsselungsmechanismen. Davon sind wir alle betroffen, davon sind wir alle berührt. Davon ist unser Homebanking, unsere Amazon-Bestellung, unsere Kreditkartenverwaltung, aber auch unsere Dingskarte, die Gesundheitskarte. Davon ist das alles betroffen, was wir da machen, eben weil es eben SSL bzw. TLS angreift und die Verschlüsselung vielmehr, den Zufallszahlengenerator dahinter. Also das geht wirklich jeden von uns an. Das schwächt auch Unternehmen, die sich auf diese Verschlüsselungsverfahren verlassen für ihre firmeninterne Kommunikation. Das macht Wirtschaftsspionage leichter, es macht Wirtschaftsspionen weiter leichter, in Firmennetze einzudringen, etc., etc., etc. Also ein Riesenfass, das sie da aufgemacht haben. Was mich aber da tatsächlich an der Stelle wirklich geflasht hat, war der Name, die Namensgebung für diese Programme. Bull Run und Manassas auf amerikanischer Seite und Edge Hill auf englischer Seite. Das waren nämlich die jeweils ersten Schlachten in den Bürgerkriegen. Okay. Das waren die ersten Schlachten in den Bürgerkriegen. Das eine war in den USA, die Nordstaaten nannten die Schlacht Bull Run, die Südstaaten Manassas. Erste Schlacht dort, Edge Hill, erste Schlacht bei den Engländern, Royalisten gegen Republikaner. Mhm. Und dass die tatsächlich da diese Programme nach Bürgerkriegsschlachten benannt haben, zeigt, die wussten da ging es nichts mehr um Terrorabwehr. Nein. Spätestens da haben sie sich wirklich geoutet. Hier geht's um Volk gegen Regierung, Regierung gegen Volk. Hier geht's um Bürgerkrieg. Ja. Deswegen, das war der Punkt, wo ich sagte, nee, hier ist nichts mehr mit. Das kann man mir nicht. Das bis dahin könnte man noch ja Terror, bla, vielleicht. Nee, hier haben sie ihre letzte Argumentation verspielt, zu sagen, wir sind die Guten und wir machen ja gute Dinge. Genau, wir wollen ja, der Staat möchte ja die Bürger schützen und das ist ja natürlich das ist ein Motto, nach dem die ja da arbeiten. Okay, und jetzt sagst du, okay, Prism für dich ein großes Thema. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du diese Vorträge gehalten hast? Oder wie bist du dann auf dem ersten Vortrag gekommen, dass du sagen kannst, okay, jetzt möchte ich als Person interagieren oder die Leute aufklären? Das ist auf Barcamps, da gehe ich schon seit mehreren Jahren hin und habe da auch Vorträge zu anderen Themen schon im Vorfeld gehalten und dachte, ja, ich kenne mich beruflich, beschäftige ich mich unter anderem mit IT-Security, verdiene einen Teil meiner Brötchen mit. Da kann ich doch Vorträge machen, mal eine Stunde zu einem Thema wie Passwortsicherheit, oder ich hatte einen sehr beliebten Vortrag zum Thema Hacking via USB-Devices, sowas. Da kam es eigentlich her und das Thema ist dann letztes Jahr umgeschlagen zu, interessiert die Leute dann vielleicht weniger Passwortsicherheit, im Moment haben die Fragen zu, was passiert hier tatsächlich? Was wird abgehört? Wie gefährdet bin ich? Was kann da passieren? Wie ist es auch vielleicht in einem historischen Kontext zu sehen? Was ist denn schon mal passiert mit sowas? Man merkt jetzt, dieses Thema ist sozusagen in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Vorher wurden wir, also Leute wie du und ich, wir gesagt haben, hier Aluhut-Fraktion, das kann doch nie passieren, weltweite Überwachung, wer macht denn das, wer interessiert sich für meine Daten? Mhm. Und jetzt letzten Endes kann man sich natürlich jetzt nicht hinstellen und sagen, haha, told you so, gell? Wir haben es euch immer gesagt, das wird irgendwann so passieren. Jetzt habt ihr das sozusagen schwarz auf weiß veröffentlicht von einem Whistleblower, sondern jetzt hat auch, sag ich mal, auch der letzte Mensch da draußen verstanden, ist, dass halt die Totalüberwachung keine Illusion mehr ist, sondern 1984 ist existent. Ja. Es ist, told you so, sage ich nicht. Ich werde auch gelegentlich von Unternehmen eingekauft, um mal einen Workshop dort im Unternehmen zu halten, wo denn das Unternehmen tatsächlich konkret betroffen sein kann und welche Möglichkeiten es als Gegenmaßnahme gibt. Und unter anderem dort sage ich dann gerne, Freunde, wenn ich vor einem Jahr hättet ihr mich niemals hierhin eingekauft, hier so einen Workshop zu halten, oder wenn ich vor einem Jahr bei euch aufgeschlagen wäre und hätte gesagt, wir machen mal was zum Thema Überwachung durch Geheimdienste und wie ihr davon betroffen seid durch Geheimdienste, ihr hättet mich ausgelacht. Und jetzt dementsprechend hast du gesagt, okay, jetzt möchtest du das ganze Thema etwas mehr öffnen, auch für die breite Gesellschaft, weil du sagst, es ist jetzt kein technisches Problem, gegen was wir kämpfen, oder kein Geheimdienstproblem, sondern es gibt auch gegebenenfalls konkrete Möglichkeiten, sich auch selbst davon zu schützen oder beziehungsweise auch eine kritische Masse vielleicht zu bewegen, auch mal in eine Richtung zu denken oder vielleicht auch mal Druck auf die Gesellschaft oder auf die Politik aufzubauen. Es ist eher das Letztere. Also die technischen Maßnahmen sind bekannt. PGP, ich glaube, das erste Mal habe ich PGP kennengelernt auf einem Chaos Communication Kongress in den 90ern, Anfang der 90er. Also ja, sichere E-Mail-Kommunikation geht schon seit langem. Es ist halt wie so oft, man tauscht Convenience, also Faulheit oder Bequemlichkeit, gegen Sicherheit als normaler User. Ob ich jetzt weiter mein WhatsApp benutze oder vielleicht irgendwas anderes, meine ganzen Kommunikationspartner davon überzeugen muss, dass sie auf SureSpot oder Threema oder wie auch immer, umwechseln. Also das Technische ist nicht so das Thema. Es ist das Thema, wie bekomme ich die Menschen dazu, da mehr ein Gefühl dafür zu entwickeln, was da an Gefahren droht. Und es ist auch das Thema, was mich da umtreibt, dass viele Menschen Fragen haben, die sie nirgends beantwortet bekommen. Wie zum Beispiel? Was passiert mit deinen Daten? Was kann tatsächlich passieren? Ist das alles hier nur Hirngespinste oder besteht tatsächlich eine wahre Gefahr? Ja. Und da weise ich zum Beispiel darauf hin, es gab tatsächlich in der Geschichte schon Situationen, wo Daten in einem normalen Kontext, in einem völlig unverdächtigen Kontext gesammelt wurden, die dann später für die Menschen, über die Daten, zu denen die Daten gehörten, fatal geendet haben. Es gab zum Beispiel die Rosa Liste bei den Preußen, also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo alle Homosexuellen gelistet waren. Diese Liste ist dann, glaube ich, nach den Nazis in die Hände gefallen und genau. Die haben die dann ausgewertet und Jagd auf Schwule und Lesben zu machen. Oder gleicher historischer Kontext. Es gab 1933 eine Volkszählung in Deutschland. Da waren zwar schon die Nazis an der Macht, aber das war damals noch nicht, die schlimmen Sachen haben erst später angefangen. Es gab eine Volkszählung und jeder brave Deutsche hat natürlich brav seine Religion angegeben. Da gab es nicht auch ein Feld Religion. Und wer dann dort jüdisch angegeben hat, der war dann zwei Jahre später ganz leicht mit Hollerith-Analyse erkennbar als, okay, den müssen wir uns schnappen bei unserer Säuberung. Ja. Also, ich bring diese Beispiele dann. Was heute kann es denn genau. Nicht passieren? Doch, es kann passieren. Menschen ändern sich, Systeme ändern sich. Man schaut nur Ukraine, Krim an, wie schnell sowas gehen kann. Oder ob das bei uns passieren kann, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja jetzt doch 2014 endlich die große reinigende Revolution und die, you name it, kommt an die Macht und Dinge, die vorher, also heute noch völlig normal sind, Fleisch essen, Drogen nehmen, Alkohol trinken, Schweinefleisch, was auch immer, ist dann plötzlich verboten. Ja. So, und dann stehst du oft da, bist du plötzlich, hier, gucken Sie mal, Herr Heckpiet, wir haben hier in Ihrem Twitter-Profil ständig, da haben Sie Foodporn gemacht, hier haben Sie Schnitzel, Pommes, Burger, Schnitzel. Sie sind doch auch so ein Schweinefleischesser, geben Sie es zu. Genau, oder die Versicherung kommt und meine Krankenversicherung sagt, Moment, Mr. Heckpiet, Sie essen zu viel unausgewogene Sachen. Junkfood? Ja. Junkfood. Sie sind jetzt Risikogruppe 3 oder 4. Mhm. Und jetzt steigen Sie in Risikogruppe 7 auf. Ja. Und wir haben Ihren letzten ärztliches Gutachten bekommen, wo noch drin steht, Ihre Cholesterinwerte sind noch viel zu hoch. Ja. Und vielleicht konsumieren Sie noch zu viel Alkohol. Ja. Das ist natürlich eine Sache, die dann ganz bedrohlich wird. Da hast du völlig recht. Man braucht noch gar nicht mal an die große reinigende Revolution von 2014 oder 2015 zu glauben. Ja, es kann tatsächlich einfach ein neues Gesetz geben zum Thema, wer zu ungesund lebt, zahlt mehr Krankenkassenbeiträge und dann wird es zur Analyse und des ungesunden Lebens auch dein Facebook-Profil, deine Twitter-Links etc. pp. Herangezogen oder einfach nur, wie oft dein Handy samstags nachts oder sonntags nachts in irgendwelchen Discos rumgelungert hat. Ja? Man sieht es ja ganz klar, eine Branche probiert es ja schon ganz intensiv zu machen. Die Versicherungsbranche im Bereich Kfz-Versicherung sagen ja, du schraubst ja zum Beispiel jetzt so eine Versicherungsbox ins Auto, wir zeichnen dein Fahrverhalten auf, dein Bremsverhalten und basierend darauf, weil du natürlich dann, sag ich mal, voll überwacht bist oder wie auch immer sie das Marketing technisch für dich schön verkaufen, bekommst du halt dementsprechend einen günstigeren Versicherungstarif. Mhm. Das wäre natürlich auch sind also Beispiele, sage ich mal, aus dem unmittelbaren Alltag, den man den Leuten halt verdeutlichen kann. Weil wenn du sagst, gut, natürlich sage ich mal 33, die rosa Liste ist natürlich eine Sache, da sagt natürlich, ja gut, das ist jetzt 90 Jahre her und heute sind ganz andere Zeiten. Die Leute überspitzen das gar nicht so, was halt natürlich mit den modernsten und neuesten Methodiken in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich möglich wäre. Ja. Das kann schleichend kommen, ja. Das kann schleichend kommen mit der Krankenkasse oder mit der Kfz-Versicherung oder ja, mit einzelnen Gesetzen, die irgendwelche Dinge anders regeln, als sie bislang geregelt wurden. Es kann aber halt auch tatsächlich irgendwie einen großen Klopper geben. Ja. Ja, so wie in der Ukraine oder wie in Syrien oder keine Ahnung. Ja. Und kommen auch Leute mit sage ich mal, mit Szenarien schon auf dich zu und sage, naja, ich habe jetzt hier das und das gemacht und es sieht mir ein bisschen komisch aus, warum muss ich jetzt so viele Daten hier angeben oder die Daten, die ich eh angebe, haben doch die meisten Leute doch eh schon, weil die öffentlich verfügbar stehen oder ich die vielleicht woanders schon abgegeben habe. Nee, also diese Diskussion, nein, also konkrete Sorge, ich habe hier das und das, bislang noch nicht. Ich war Anfang des Monats, also Anfang April, war in Berlin schon ein Barcamp. Die Anne Roth hat das mit ein paar Leuten zusammen veranstaltet unter dem Label Was tun, beziehungsweise Außer Reichweite. Ich bin da einfach auch, um Inspiration zu holen und auch mal zu schauen, wie sie das so tun, was wir uns da abgucken können. Bin ich da hingefahren, habe mir das angeschaut. Da waren 120 Leute oder 150 sogar in den Räumen von der Wikimedia Foundation. Ja. Und auch da habe ich gesehen, die hatten, anders als bei einem Barcamp, wo man sich morgens aufstellt und sagt, ich möchte gerne eine Session anbieten zum Thema XY oder ich möchte gerne, kann mir jemand XY erklären, haben die das etwas anders gemacht, die hatten eine große Wand und da hat jeder draufgeschrieben, so Themen draufgeschrieben, ne? Post-it, ja. große Post-it-Kleber gehabt, in Gelb und in Grün. Mhm. Grün war, ich kann was erzählen, also das klassische Session-Angebot, während Gelb war, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe eine Frage zu Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe es jetzt nicht gezählt, aber gefühlt war das Verhältnis Fragen zu Antworten, also kann mir jemand erklären oder ich mache mir Sorge oder ich frage mich wie, zu ich weiß, wie es geht oder ich kann erklären wie. Das Verhältnis war 3:1 oder 4:1. Okay. Also ganz, ganz viel Unsicherheit, ganz viele Fragen bei den Leuten, ganz viel, was droht mir, was kann ich tun, was ist mit meinen Kindern, wie kann ich mich oder meine Familie schützen, etc., etc., etc. Das heißt, der CCC macht ja auch verschiedene so Sachen, also so ähnliche Geschichten. Also wir machen zum Beispiel diese Krypto-Partys, die finden ja statt. Im Thema auch Bereich Aufklärung oder digitaler Mündigkeit ist ja auch ein großes Projekt, auch mit Kindern, Erwachsenen, Lehrern und Jugendlichen, das Thema Chaos macht Schule. Da werden ja so Themen ja auch schon angesprochen bzw. schon bearbeitet. Ja. Warum jetzt konkret jetzt für dich nochmal ein Prism Camp zu machen? Was bewegt dich? Denkst du, ist das noch nicht genug? Oder meinst du, man muss jetzt nochmal ein Signal, einen Impuls setzen? Oder was bewegt dich? Weil du könntest jetzt auch an Schulen gehen oder Krypto-Partys machen. Warum ist das für dich nicht genug? Krypto-Partys beispielsweise sprechen eben hauptsächlich die technischen Themen an. Ja. Ja? Jemand, der gar nicht die Notwendigkeit sieht, sich zu schützen oder auch seine Kommunikationspartner, seine Kinder, seine Enkel durch verschlüsselte Kommunikation. So jemand, der geht doch nicht auf eine Krypto-Party. Da hast du recht, ja. Genau, also da die Leute anzusprechen, wie bekommen wir die Botschaft, hier passiert Scheiße, hier laufen wir in ganz schlimme Dinge rein. Wie kriegen wir diese Botschaft, überspitzt formuliert, seniorenkompatibel? Also für meine Eltern erklärt. Genau. Oder wie kriegen wir diese Botschaft ignorantenkompatibel? Wie kriegen wir klargemacht, naja, okay, du hast nichts zu verbergen, okay, dann gib mir deine Kontonummer, dein Kontostand. Ist es dir wichtig, ist es dir egal, wenn dein Nachbar weiß, wie dein Konto überzogen ist oder dass dein Auto nur geleast ist? Genau. Ja? Okay, na gut, dann du hast nichts zu verbergen, alles klar, verstehe ich. Und deine Kinder? Und deine Enkel? Ja, sollte es irgendjemand mitlesen, wenn die sich per Facebook oder E-Mail oder WhatsApp oder irgendwas, wenn die sich da ihre, vielleicht irgendwelche magst du mit mir gehen Botschaften schicken oder so? Ne? Sollte es tatsächlich, ist es was, was irgendein Geheimdienst mitkriegen soll? Du hast nichts zu verbergen, aber wie sieht es um den Rest deiner Familie aus? Ja, also wie kriegen wir solche Botschaften für kompatibel oder kommuniziert an normale Menschen? Nicht nur an Nerds, sondern an normale Menschen. Das ist ein Punkt. Mhm. Und dann eben das politische Thema. Warum tut die Bundesregierung nichts? Wie kriegen wir sie dazu, was zu tun? Wen gibt es denn sonst noch, den wir ansprechen können? Was läuft auf europäischer Ebene? Wer sind außerdem unsere... Ein Schritt zurück. Wir sind natürlich auch einen ganzen Atlantik weit weg von den Menschen, die tatsächlich entscheiden können. Ja, wenn es um die NSA geht. Ja, oder wir sind halt, wir in Deutschland sind, wir haben wenig wirklich Hebel in Deutschland, Dinge zu ändern, die da wirklich was bringen. Ja. Ja, weil diese ganzen Aktionen ausgehen von England, USA, Neuseeland, Kanada, also von Five Eyes. Den Five Eyes, ganz genau. So, wer sind denn unsere Verbündeten? Da gibt es eine EFF. Die Electronic Frontier Foundation. Da gibt es eine ACLU, die American Civil Liberties Union, also eine Menschenrechtsorganisation in den USA. Wen gibt es denn da sonst noch? Was machen die? Wie können wir die unterstützen? Etc. Das ist auch so ein Thema, das ich da gerne angesprochen und vielleicht weiter ausgearbeitet haben möchte. Das heißt, dein Prism Camp ist im Prinzip eigentlich mehr ein Camp für den Otto Normalsterblichen. Und das heißt, du willst verschiedene Expertisen, verschiedene Leute auch zu ganz unterschiedlichen Themen und verschiedenen Themenlevel auch im Prinzip mal zusammenführen und sagen, okay, wir möchten jetzt was ändern. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ja. Das Thema wird auf verschiedenen Ebenen schon diskutiert und gearbeitet und du willst die ganzen Leute so ein bisschen mehr zusammenrücken aus den verschiedenen Bereichen. Genau. Es ist kein technisches Thema. Die Technik funktioniert, es ist ein bisschen umständlich manchmal, ja, ist nicht ganz so easy, aber Technik ist nicht das Thema, nicht die Sorge. Wir müssen uns unterhalten über hauptsächlich, ja, Technik auch. Wir planen, das so zu machen, dass in einem Track im Prinzip eine ganztägige oder zwei Tage am Stück, zwei Tages Workshop, zwei Tages Barcamp, 17. und 18. Mai diesen Jahres in Stuttgart im Literaturhaus. Verlinkt mal gleich noch, sag mal noch gleich mal zum Schluss, dass die Leute nochmal alle auch kommen. Ja, also, ein Track soll im Prinzip eine Krypto-Party sein, eine Zweitages-Krypto-Party, wo Fragen beantwortet werden können, wo Leute ihre Pads und ihre Handys und so nur ihre Notebooks mitbringen können und die Sachen bei ihnen geholfen und eingerichtet wird. Das ist so ein Ziel, das wir uns setzen. Ob wir das so hinkriegen, werden wir sehen. Also Technik ist nicht das große Thema. Das große Thema ist Politik. Warum passiert nichts? Wie können wir dafür sorgen, dass was passiert? Welche Hebel haben wir hier in Deutschland? Welche Hebel haben wir in anderen Ländern? Gesellschaft. Wie bekommen wir die Leute aufgeklärt? Wie zeigen wir ihnen, dass da kritische Dinge passieren? Wie kriegen wir unsere Botschaft End-User-kompatibel? Wirtschaft. Welche Bedrohungen gibt's da? Wie können wir die Unternehmen in Unternehmen Awareness schaffen dafür, dass sie auch mit der 7. Cisco Firewall und der 20. Juniper Firewall oder dem 20. Juniper VPN immer noch Closed Source Software von amerikanischen Unternehmen oder kanadischen Unternehmen einsetzen, die einfach mit einem Fingerschnippen von den Geheimdiensten zur Kooperation gezwungen werden können? Per Gesetz. Ja? Per Gesetz, ja. Per richterlichen Beschluss heißt es dann, du musst jetzt kooperieren. Du musst jetzt kooperieren. Du baust jetzt diese Backdoor in deinen VPN-Concentrator ein. Du baust jetzt diese Backdoor in deine Verschlüsselungsalgorithmen ein, damit wir den Traffic von diesem Autobauer oder von diesem Maschinenbauer oder von diesem Elektrogiganten, damit wir da besser reinkommen. Wie kriegen wir die Unternehmen dazu, da andere Wege zu denken, dass da Open Source ihnen helfen kann? Ja? Ja. So. Kultur. Was bedeutet es denn kulturell für uns, für Dissidenten, auch die es ja in Deutschland im Prinzip gibt, für Klar. Menschen mit abweichenden Gedanken, für Menschen mit vielleicht abweichender, von der Normalität abweichender sexueller Ausrichtung. Ja, Literatur. Morgen mache ich hier eine Session zum Thema, wie würden das Schweigen der Lämmer und der Herr der Ringe in einer total überwachten Welt aussehen. Ja, ja? Interessant. Ja. Also da, wenn man sich das anschaut, so das Schweigen der Lämmer, 90er Jahre, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Ja? Das ist so eine total spannende Geschichte, weil da jemand auf der Suche nach einem Serienmörder ist. Das Ganze ließe sich, statt auf, keine Ahnung, 200 Seiten auszuwalzen, ließe sich auf einer PowerPoint-Folie zusammenfassen, wenn nämlich wir in einer Prism total überwachten Welt sind, dann muss man da gar nicht mehr ewig lang nach dem Mörder suchen. Dann hat man den nämlich ziemlich schnell gefunden, wenn man alle verfügbaren Daten entsprechend korreliert. Genau, richtig. So, also, will sagen, Technik, ja. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, vielleicht noch weitere Themen. All diese Sachen, die möchten wir, da möchten wir Raum geben den Leuten, dass sie darüber reden können, dass sie ihre Standpunkte oder ihre Themen, die sie haben, äußern können, aber auch ihre Fragen stellen können und vielleicht auch auf ihre Fragen Antworten bekommen. Und zu deinem Barcamp-Organisation, Machst du es alleine? Machst du es mit anderen? Hast du da in Anführungszeichen Partner, die dann sagen, ja cool, da möchten wir mitmachen? Oder ist es für dich eher so eine spontan, ja, Anführungszeichen, Auktion, wer kommt, der kommt? Oder wie gehst du da vor? Oder was hast du dir so konkret als Ziel gesetzt für diese 2 Tage? Ich mache das mit ein paar Leuten zusammen. Die Idee kam zwar ursprünglich von mir, aber habe da einige Mitstreiter gefunden aus der, hauptsächlich aus der Social Media Szene hier in Stuttgart, weil Barcamps sind ja ein Thema, das aus der Social Media Ecke eigentlich ursprünglich kommt. Der bekannteste, also der Thomas Christing und der Thomas Renger, die sind zum Beispiel mit an Bord, das sind der Tentaku hier aus Stuttgart und zwei bekannte Menschen aus der Social Media Szene. Und über die Grenzen von Stuttgart hinaus bekannt ist der Alvar Freude, ehemals unter anderem Mitglied der, also Mitbegründer des AK Zensur und Mitglied der Bundestags-Enquete-Kommission, okay. Der heute hier auch die Keynote gehalten hat, mhm, auf dem Easter Egg. Genau, der ist mit an Bord, was die Organisation und das Barcamp nachher angeht. Und wie viele Leute erwartest du? Was glaubst du, wie ist da eure Durchdringung? Ist da schon, wird da viel für euch auch gestimmt und Werbung gemacht? Oder gibt es auch Gegenstimmen, die sagen, oh nee, lasst die mal besser nicht so? Wie ist da dein Gefühl? Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass wir warten, oder wir haben Platz für 120 Leute etwa. Okay. 120 Leute kriegen wir in dem Literaturhaus unter. Das ist eine Location mitten in Stuttgart, das ehemalige Firmensitz von Bosch. Mhm. Das ist seit ein paar Jahren umgebaut zum Literaturhaus. Sehr angenehme Location, wo auch die Barcamps, die normalen Stuttgarter Barcamps immer stattfinden. Das ist, also man kennt sich da schon, die kennen das Konzept, die wissen, unterstützen das auch. Genau. Wir haben die MFG, die Medienfördergesellschaft, als Partner gefunden, die ja auch dort sitzt. Und ja. So, und wir erwarten, wie gesagt, etwa 120 Leute. Für 120 Leute haben wir Platz. Wie viel tatsächlich kommen, werden wir sehen. Also in Berlin selbst hat das Thema trotz Ankündigungen in allen Medien und trotz des Bekanntheitsgrads von der Anne Roth nur, in Anführungszeichen, etwa 100 Leute oder 120 Leute gezogen. Schauen wir mal, wie viel es in Stuttgart sein werden. Also mit 100, wenn wir 120 Leute vollkriegen, wäre es natürlich ein super Erfolg. Klar. Ja. Weil tatsächlich viele Leute interessiert das Thema nicht. Ja, nach wie vor. Also du kannst wirklich Leute auf der Straße ansprechen, sagen, weißt du, dass du eigentlich voll überwacht wirst? Dann gucken nicht die Leute glaubwürdig, fassungslos an, sagen, nö, also ich nicht, bestimmt jemand anders, aber wie du schon sagtest, ich habe nichts zu verbergen. Ja. Und halt genau auch die Leute zu erreichen, sage ich mal, zu so einem Camp, die Zweifler sind, sage ich mal. Die Leute, die es eh wissen, was dagegen machen wollen, die werden ja auch kommen, aber natürlich viel, viel schöner ist es, den Multiplikator zu kriegen, gerade, sage ich mal, die Leute, die sagen, ach nee, ist alles nicht so schlimm, und die Leute im Prinzip das Awareness zu schaffen, zu sagen, oh, es ist doch so schlimm, und diese Botschaft weiterzutragen. Ja. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist auch, das habe ich jetzt auch bei dem Barcamp in Berlin mehrmals gehört, oh Mist, wir haben nicht genug Zeit, um die Themen wirklich, wirklich in die Tiefe zu besprechen. Ja, wir werden das anders, bei einem normalen Barcamp ist normalerweise so ein Stundenslot. Ja, genau. Man hat eine Stunde Zeit. 45 Minuten vielleicht Vortrag, 10 Minuten Diskussion, 5 Minuten Raumwechsel. Genau. Und das wollen wir ein bisschen anders handhaben. Wir wollen Stundenslots anbieten, aber auch 2 Stunden Slots. Ja, das hat, da hat man doppelt so viel Zeit. Und da kann man schon nochmal tiefer reingehen in das Thema. Und wir haben die Räume für 2 Tage. Man kann auch abends nochmal Diskussionsrunden machen bis 23 Uhr oder so. Ich denke, dass 2 Tage am Stück Raum geben und Zeit geben, um viele neue Themen oder viele vorhandene Themen auch in der neuen Tiefe zu besprechen. Ich denke, das soll ja im Prinzip auch nur ein Kickoff sein. Das heißt, das Ganze soll sich ja an sich weitertragen oder auch weitergetragen werden. Das heißt, du probierst jetzt einen Impuls zu setzen, die Leute zu erreichen. Ja. Wie soll es anschließend weitergehen? Hast du mal Gedanken gemacht, wenn du sagst, okay, du wirst auch in 2 Tagen jetzt die Leute, mit denen gesprochen haben, die werden feststellen, oh Mist, wir müssen sowas öfters machen. Ja. Es ist so, dass die Anne Roth mit ihrem Was-Tun-Thema schon mehrere Events plant. Ja, die hat jetzt Anfang April, haben die in Berlin den ersten Barcamp gemacht dazu. Die wollen vielleicht zur Republika einen zweiten machen. Die wollen da wirklich eine Reihe draus machen. Parallel gibt's dazu die Events, die der Carlo von Lynx macht mit You Broke the Internet. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr technisch. Wie wir weitermachen nach dem Prism Camp, werden wir sehen. Da haben wir jetzt noch keine konkreten Pläne dazu. Wichtig ist, ja, es ist für viele Menschen, oder es soll ein Kickoff sein, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass die Menschen ihre Sorgen gelöst bekommen oder einen Ansprechpartner haben oder mal aussprechen können und danach aber auch was dagegen tun können auf in ihrem Wirkungskreis, in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, auf ihre politischen Repräsentanten zugehen können, sich engagieren können, bei der Europawahl vielleicht das Kreuz woanders machen können, was auch immer. Dass wir jetzt, also welche Pläne, also Pläne wirklich für die Zeit nach dem Prism Camp haben wir keine konkreten aktuell. Das wird sich wahrscheinlich aber dann auch beim Prism Camp ergeben. Ich denke, ja, ganz klar, das wird eine Forderung sein, die ihr dann gucken müsst, wie ihr das Ganze weitertragt. Mhm. Ob ihr das jetzt organisiert, jemand anders, ob das in einem anderen Rahmen stattfinden muss, ist ja erstmal völlig dahingestellt. Wichtig ist, dass dieses Thema weiter aktuell gehalten wird, dass man Möglichkeiten aufzeigt, dieses Thema zu bearbeiten in den verschiedenen Schichten, also wie gesagt von Politik bis Technik und dass man halt die Gesellschaft erreicht und dadurch halt, sage ich mal, diesen Gedanken anstößt, dieses des Umdenkens, um des Veränderns. Ich denke, das ist so ganz das ganz, ganz Wichtige an diesem Thema, um zu sagen, ja, im Prinzip ist jeder betroffen und jeder kann eigentlich aufstehen und was dagegen tun. Ja. So, und ob wir vielleicht dann weitermachen unter dem Label was tun oder ich weiß es nicht. Es ist halt nicht, wir sehen uns da nicht als Konkurrenz. Wir machen ein paar Dinge anders als die Berliner, aber so what? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Korrekt. Schauen wir mal gegenseitiges Befruchten, wie es weitergeht. Wichtig ist, dass man was macht. Das ist einfach das Wichtige. Aktionismus zeigen ist ganz, ganz wichtig und gefragt jetzt in dieser Situation, weil ansonsten werden wir das Thema von verschiedenen Stellen nicht von selbst gelöst bekommen. Nee, auch das, von selbst passiert da nichts. Auch nicht vom Herrn Obama und von seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger. Nur dann, wenn da wirklich massiver öffentlicher Druck kommt. Genau. Ja. Oder wenn es den Vereinigten Staaten irgendwann finanziell so schlecht geht, dass sie sich den ganzen Spaß nicht mehr leisten können. Ja, oder oder. Da gibt es natürlich 100.000 Szenarien, über die könnte man jetzt Verschwörungstheorie technisch ja noch bestimmt noch einen ganzen Abend uns unterhalten. Ja, wir brauchen keine Theorien mehr. Genau. Die Realität ist schlimm genug. Genau. Ja, dann erzähl nochmal ganz kurz, wann und wo das stattfindet und dann. Das Prism Camp findet statt am 17. und 18. Mai 2014. Das ist das Wochenende vor der Europawahl. Also sprich, dann kann man sich noch, falls man das möchte, seine Wahlentscheidung nochmal überlegen. Es ist Wochenende vor der Europawahl. Es findet statt im Literaturhaus in Stuttgart. Das ist Downtown Stuttgart City, gut zu erreichen mit allen möglichen öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkplätze gibt es auch im Parkhaus der Liederhalle, also gut erreichbar. Kostenbeitrag und Kostenbeitrag sind 20 Euro für die beiden Tage. Wer möchte, kann auch ein Förderticket kaufen für 50 Euro. Informationen dazu zum Prism Camp gibt's unter www.prismcamp.de. Ohne Bindestrich und alles aneinander geschrieben, www.prismcamp.de. Wir haben eine anonyme Mailingliste, über die man sich, wo man sich eintragen kann, über die es Informationen gibt, oder aber den in der Barcamp-Welt schon sehr bekannten Community-Ansatz mit dieser Mixed-Plattform, da gibt's auch eine. Super. So. Ich denke, wir haben jetzt alles durch, oder? Hast du noch was? Nee. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Spontan-Interview, Spontan-Podcast. Gern geschehen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Gerne. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Podcast, wie es gelaufen ist, um mal zu gucken. Super. Ja, sehr gerne. Was es so gebracht hat. Ja. Erstmal vielen Dank. Danke dir auch. Einen schönen Tag noch. Tschüss, Internet. Ciao. Tschüss, NSA. Genau.